Kundgabe 986. Empfangen durch Bertha Dudde am 29.06.1939. Worte des ewigen Lebens. Worte des ewigen Lebens gehen dir zu mit jeder Aufnahme. Es gibt der Herr sein Wort immer und zu jeder Zeit. Und es empfängt dieses Wort, der es begehret und in der Liebe lebt. So nun der Herr sich kundgibt, ist seine Nähe erwiesen, denn wer das Wort vernimmt, der muss in ihm sein durch die Liebe. Also darf er auch ungezweifelt glauben und sich der Gnade des Herrn erfreuen. Das ewige Leben verspricht der Herr denen, die sein Wort in sich aufnehmen. In seinem Willen liegt es, dass ein jeder sich der göttlichen Kraft bediene, die seinem Wort entströmt. Und er vermittelt darum sein Wort den Menschen auf Erden, weil sie diese Kraft benötigen. Ohne solche aber schwer zu kämpfen haben auf Erden. Das Wort aber ist Trost und Kraft. Es ist geistige Nahrung. Es ist das Brot des Himmels. Das Labung und Erquickung ist dem Wanderer auf seinem Weg zur ewigen Heimat. Geht euch das göttliche Wort zu, so nehmt es auf als kostbarste Gabe. Empfanget es mit dankbarem Herzen, jubelt und jauchzet, dass der Herr sich eurer erbarmet und euch sichtbar seine Liebe bezeiget. Und begehret nichts weiter, denn dieses sein heiligstes Wort. Ihr stehet in unermesslicher Gnade, so ihr die Stimme des Herrn vernehmet und schöpfen dürfet aus dem Born des ewigen Lebens. Des Himmels Segen empfanget ihr, der Welt entrückt, nähert ihr euch den Gefilden himmlischer Seligkeit. Ihr dürfet nur die Hand ausstrecken und empfanget köstlichste Gaben. Und der Herr selbst bietet sie euch dar. Und das lebendige Wasser entströmet dem Fels, der da ist, starker, unerschütterlicher Glaube. Und nun fasset es, der sein Wort belegt hat mit seiner Kraft. Tut dies in unendlicher Liebe zu euch. Er will euch besitzen und kommt selbst im Wort zu euch. Er steigt zur Erde, um seine Schäflein um sich zu versammeln. Und sein Ruf ist liebevoll und um jedes Leben besorgt. Der diesen Ruf höret und ihm willig folgt, wird sorglich betreuet und seine Liebe kennt keine Grenzen. Das Wort, das den Menschen zugeht, ist sein liebevoller Ruf nach allen seinen Schäflein. Das Wort ist Leben, Ewigkeit, Liebe und Kraft. Das Wort erweckt und belebt, und es beglückt unendlich den Menschen, der diesem Wort Gehör schenkt, der es zu empfangen begehrt und es aufnimmt in sein Herz. Und im Wort ist der Herr selbst. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Wo also der Herr spricht, da nehmet ihr reinste Wahrheit entgegen. Ihr empfanget aus der Hand des Schöpfers alles, was euch dem ewigen Leben entgegenführt. Und so ihr nun ungezweifelt glaubt, ist der Weg frei von jedem Hindernis. Jeder Zweifel aber schwächt den Willen, doch die Liebe zum göttlichen Heiland richtet euch wieder auf, so ihr verzagen wollt. Und darum verbleibet in der Liebe, auf dass der Herr euch nahe ist und euch seines Wortes würdigt. Amen.